Nein, sein hohes Alter merkte man diesem beweglichen, energievollen Mann lange Zeit nicht an. Immer auf den Punkt präsent, von Eitelkeiten keine Spur, da war im Zweifel seine berlinerisch trockene Selbstironie davor. Dabei zählte dieser junge, alte Mann zur Gründergeneration der CDU, hat in allen drei Staatsgewalten oberste Ämter inne gehabt, hat das Spannungsverhältnis von Recht, Politik und Moral geradezu in sich verkörpert. Aus der großen Musikerdynastie Benda stammend, erlebte er noch als junger Soldat, wie Angehörige vom NS-Staat verfolgt wurden. Nach Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft ging er bald als junger Anwalt seinen eigenen Weg, stemmte sich manchmal auch gegen den großen Strom in seiner Partei und verschaffte sich dabei besonderen Respekt. Sein Debattenbeitrag zur damals drohenden Verjährung der NS-Morde im Juni 1965 war eine der Sternstunden des Bundestages. Mit dieser Rede widersprach er der von der eigenen Partei und der FDP gestellten Bundesregierung. Ich habe unter den vielen Briefen, die ich bekommen habe, den Brief eines Justizinspektors, Sozialinspektors aus Hamburg, der mit strafgefälligen Jugendlichen zusammenarbeitet, der mir schreibt, dass diese Jungs, die Dummheiten gemacht haben und nun im Jugendgefängnis sitzen, dass die ihn fragen, wie denn das mit der Gerechtigkeit sein kann in einem Staat, in dem also für Jungsstreiche die Leute ins Gefängnis geht und für Mord die Leute frei rumspazieren. Das, meine Damen und Herren, das ist einfach der Kern des Problems. Ernst Benda überzeugte damals auch viele seiner bis dahin andersdenkenden Parteifreunde und sorgte mit einer Verlängerung der Verjährungszeit dafür, dass in der Bundesrepublik wirklich ernst gemacht werden konnte mit der strafrechtlichen Bewältigung des schlimmsten NS-Unrechts. Seine damaligen Schlussworte hallen noch bis heute nach. Das Vergessenwollen verlängert das Exil und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. So engagiert wie die Rolle des Bundestagsabgeordneten, füllte er bald auch das Staatssekretär bzw. Ministeramt in der Großen Koalition bis 1969 aus. Er hielt auch vor erregten Studenten den Kopf hin für die damals hochumstrittene Notstandsgesetzgebung, die die letzte Alliiertenrechte abzulösen half. 1971, als die sozialliberale Koalition am Ruder war, wurde ihm auch mit Zustimmung der politischen Gegenseite der Purpur des Verfassungsgerichtspräsidenten umgelegt. Auch hier konnte man Bendas Verständnis von Gewaltenteilung erleben, wie er es einmal gegenüber dem Bundeskanzler Helmut Schmidt formuliert hatte, als der sich über ihm unliebsame Urteile, etwa die Verwerfung der Fristenlösung bei der Abtreibung oder das Urteil zum Grundlagenvertrag mit der DDR beschwerte. Das Verfassungsgericht, so meinte damals Benda, dürfe sich nicht durch falsch verstandene Zurückhaltung dazu verleiten lassen, hinter seinem Grundgesetzauftrag zurückzubleiben. Die Nagelprobe kam im Jahr 1983. Damals stoppten Benda und seine Kollegen die millionenteure Volkszählung. Denn konservativ war Benda vor allem in seiner Grundüberzeugung, dass der Mensch frei von Angst vor anonymer Staatsmacht leben können muss, dass mit verängstigten Bürgern Demokratie nicht funktionieren kann. Als vor drei Monaten das 25. Jubiläum dieses epochalen Urteils im Kreise von Datenschützern und Verfassungsrichtern gefeiert wurde, meinte er nur trocken, so viel falsch können wir da ja nicht gemacht haben. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, müsste man ihm hier widersprechen. Er hatte sich mit der Erfindung dieses Computergrundrechts geradezu einen Oscar für sein Lebenswerk für die deutsche Demokratie gesichert.